Die United Balls eröffneten die fünfte Stunde der langen Nacht des Rock'n'Roll hier im OKB auf der Kabelfrequenz 92,6 MHz oder damit immer noch zu empfangen www.okb.de. Telefonnummer ist auch geblieben 030 für Berlin und dann die 464-00517. Ja, es muss nicht immer Lolita sein, es können mal die United Balls sein mit ihrem Seemann. Machen wir flugs weiter mit einem knallharten Rock'n'Roll-Instrumental. Hier sind die Bobcats aus 1961. Here comes the fuss! Here comes the fuss! We'll be right back. Yeah, Shelton Dunaway and the Boogie Ramblers waren dies mit I'm Going und davor hört man die Bobcats mit dem Killer-Instrumental Here Comes the Fuzz. Machen wir flugs weiter mit einer Aufnahme aus dem Jahre 58, wurde seinerzeit auf K1002 veröffentlicht. Interpret ist Jody Chastain und die Nummer heißt einfach nur My My. Waiting for E.R. you know they're twisting USA. One more twist. Round and round and up and down. Johnny Keaton war dies und seine Version von Twistin' USA. Chubby Checker und Danny Ender Juniors hatten damit Erfolg. Er leider nicht, deswegen absolut spielenswert die Nummer, gerade deswegen. Und davor hatten wir Jody Chastain mit dem My My. Im Jahre 56 hatten die Claptones einen großen Hit mit der Nummer Little Girl of Mine. Die Nummer wurde gecovert von den Red Romantics vor einigen Jahren. Doch da die Band eine Leadsängerin hat, wurde der Text leicht umgeschrieben und er heißt dann entsprechend Little Boy of Mine. Und diese Aufnahme, die ziehen wir uns jetzt erstmal ganz gemütlich zu Gemiete. Ein wunderbarer Mix aus Rockabilly und Doo-Wop. Das waren die Red Romantics mit Little Boy of Mine. So haben wir es, 3 Uhr und 17 Minuten am Nikolausitag. Weiter geht's hier in der langen Nacht des Rock'n'Roll mit Dave Edmunds. Every time I try to go, I pass a truck, they're flying going down. goalkeeper hitting and a miss. Yeah, Rollover Beethoven and tell Tchaikovsky the news. Killer-Version aus 1968 von den Vanguards. Und davor hörten wir Mr. Dave Edmonds und seine Version von Dear Dad. Beides natürlich Originale von, na klar, ihm hier, Mr. CB. Chance to atone. Yo, eine Aufnahme speziell für RIP aus dem Ruhrgebiet, die Twilight Zone. Chuck Berry, I'm in the Danger Zone, ein unveröffentlicht gebliebener Titel, wunderbarer Blues-Track. Okay, nächste Aufnahme möchte ich speziell spielen für den Norbert aus Spandau. Wunderbare Instrumentalaufnahme liegt auf von Al Casey. What it is about rock and roll music that they like, and the first thing they'll say is the beat. Beat Generation war dies Interpret Mr. Paul Evans. So, jetzt haben wir es fast genau 3:30 in der Früh. Machen wir ein bisschen Mucke aus der Hauptstadt. Bye. Snack, jawohl, herrliche Nummer von Spodio D. Am I to be the one? Weiter geht's hier nun in der langen Nacht des Rock'n'Roll mit einem Dreierpack. Interpret ist Mike Sanchez. Viel Spaß damit! Roxy. Shame, shame, shame on you, Miss Roxy. Shame, shame, shame about what you've done. You made me sweat and talk till I was skin and bone. You was in love with me, oh look at me now. Shame, shame, shame on you, Miss Roxy. Shame, shame, shame on you, Miss Roxy. Shame, shame, shame about what you've done. And then the damn broke loose, and you was the reason. Shame, shame, shame on you, Miss Roxy. Shame, shame, shame on you, Miss Roxy. Shame, shame, shame about what you've done. And now you want me back. Well, I can tell you plain, you're gonna heed my word down on your knees. Cause shame, shame, shame on you, Miss Roxy. Shame, shame, shame on you, Miss Roxy. Shame, shame, shame about what you've done. Yeah, ein Dreierpack. Mike Sanchez war dies, den Reigen eröffnete Sapphire. Dann folgte der Blue Boy und last but not least gab es noch seine Version des Smiley Lewis Klassikers Shame, Shame, Shame. Hier ist Nikki Sullivan, I Told Everybody. Das war Nikki Sullivan mit der Nummer I Told Everybody. Und warum auch immer wurde auch diese Aufnahme in den 50s nicht veröffentlicht, sondern jetzt erst unlängst auf der Bear Family Today Rockin' and Boppin' in the Desert Volume 2. Okay, was machen wir nun hier? Etwas Rockabilly der neueren Zeitrechnung. Die 13 Stars liegen nun auf mit ihrer wunderbaren Coverversion von Slippin' In. Here and then I stop inside. He's on the but I'll be the light of the mist. There and stricken to me. I'm slipping in. Rockabilly at his best, das waren die 13 Stars mit Slippin' In. Ja, einen Titel kann ich noch spielen hier, dann übernimmt gleich der Tommy. Hier geht's im offenen Kanal Berlin gleich weiter in der langen Nacht des Rock'n'Roll mit Sam Cooke und einem Live-Konzert aus dem Jahre 63 live at the Harlem Square Club. Solange gibt's noch einen Titel von Charles Walker, das Ding heißt You Know It Ain't Right und wir können uns dann wieder hören gegen 4:30 Uhr. Also dann dranbleiben. Bis dann.